Пробные тексты. Текст первый. Анна-Мария Вольф erinnert sich. Seine Witwe Anna-Maria Wolf erinnert sich an eine kleine Begebenheit aus dem Leben ihres Mannes. Es war im Egerland selbstverständlich, dass man ein Instrument erlernte. Das war eigentlich in keiner Familie, dass nicht mindestens einer etwas spielte, manchmal die gesamte Familie, irgendein Instrument. Er kam also, ich glaube, schon mit 4, 5 Jahren musste er in den Geigenunterricht gehen. Und da hat er mir eine sehr lustige Geschichte erzählt, da er das nicht mochte, und aber er immer irgendein paar Groschen kriegte oder was die, wie die entlohnt wurden, hat er die selber genommen und hat die Geige hinter einen Jauchewagen immer, hinter das Jauchefass gelegt, und bis er dann wieder von, die Stunde war um, er ging nach Hause, hat das rausgeholt und ging zu seinen Eltern und hat gesagt, so, ich habe jetzt meine Geigenstunde gehabt. Das konnte er aber nur 2, 3 Mal machen, denn dann hat der Lehrer gesagt, ja, wo bleibt denn der kleine Hubert? Und dann ist er erwischt worden und dann war es aus damit. Dann musste er also brav seinen Unterricht wieder nehmen. Wird in 100 Jahren noch kümmernde Musikanten geben. Sie bleiben, was sie waren, auch wenn wir dann schon lange nicht mehr leben. Man wird in 100 Jahren noch kümmernde Melodien singen. Sie werden, wie sie waren, noch bis in alle Ewigkeit erklingen. Mancher Musikant, der macht sein Glück, wenn er in die weite Welt mal zieht. Doch wie gerne möchte er zurück, hört er irgendwo ein Heimatlied.